Kundgabe 5986, empfangen durch Bertha Dudde am 27.06.1954. Erlöserwerk Jesu Christi. Für alle Zeiten ist mein Erlösungswerk vollbracht worden, für alle Menschen, die den Gang durch das Erdenleben gehen müssen, für alles unerlöste Geistige, das den Gnaden meines Erlösungswerkes bedarf, um frei zu werden aus der Fessel meines Gegners. Ein Mensch hat das Sühneopfer gebracht für die gesamte Menschheit. Er brachte das Sühneopfer für die große Sünde der Abkehr des Geistigen von mir. Er bezahlte die Schuld mit seinem Leben. Er starb am Kreuz. Und ob der Prozess der Vergeistigung der Menschen noch endlos lange Zeiten dauert, ob zahllose Entwicklungsperioden nötig sind, um das Geistige zur letzten Reife kommen zu lassen, alles als Mensch verkörperte Geistige hat die Möglichkeit, sein Ziel zu erreichen, eben durch die Hilfe Jesu Christi, durch sein unerschöpfliches Gnadenmaß, dessen sich die Menschen nur zu bedienen brauchen, um Kraft zu empfangen, sich aus der Gewalt des Gegners zu befreien. Zuvor war die Macht und Kraft meines Gegners so groß, dass die Menschen ihm keinen Widerstand leisten konnten. Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz seine Macht aber gebrochen und die Menschen mit der Kraft versehen, ihn zu besiegen, die sich seiner Gnaden bedienen, die Jesus Christus anerkennen als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, indem ich selbst mich verkörpert habe, weil ich euch Menschen helfen wollte. Die große geistige Not auf Erden brauchte nicht zu sein, sie könnte von euch Menschen selbst aufgehoben werden, weil euch die Mittel zur Verfügung stehen durch den göttlichen Erlöser. Doch solange ihr sie nicht anwendet, solange ihr euch nicht bei ihm die Kraft holet, seid ihr schwach und unfähig und darum in größter geistiger Not. Und ihr stärkt meinem Gegner wieder die Macht. Glaubet nicht, dass ihr auf einem anderen Wege jemals frei werden könntet. Und glaubet nicht, dass euer Leibestod alles beendet. Die Fesseln, die mein Gegner um euch geschmiedet hat, halten euch unbarmherzig gefangen, auch nach eurem Leibestod. Und lösen kann sie nur der eine, der ihn besiegt hat durch seinen Kreuzestod. Lösen kann sie nur Jesus Christus. Und so ihr ihn nicht anerkennet, so ihr nicht ihn anrufet, werdet ihr noch Ewigkeiten in der Fessel verbleiben, jedoch auch immer wieder die Möglichkeit haben, euch an Jesus Christus zu wenden. Denn sein Erlösungswerk galt nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Vergangenheit und für die Zukunft. Alle Menschen, die den Gang auf Erden zurücklegen müssen, können von seinem Gnadenborn schöpfen und gesunden, das heißt, frei werden von dem Feind ihrer Seelen. Sie brauchen nur sich dem zu übergeben, der Herr ist, auch über den Satan, der ihn überwunden hat. Aber sie müssen sich ihm übergeben, ansonsten sie ewig unfrei bleiben, ewig in jener Gewalt, ewig in Qual und Finsternis. Es steht euch Menschen aber frei, wann ihr euch zu dem flüchtet, der euch erlöst hat. Es steht euch frei, und ihr könnet sofort, aber auch erst in Ewigkeit euch ihm übergeben. Ihr könnet euch bald Seligkeiten verschaffen, aber auch noch endlos lange Zeit unselig bleiben. Einmal aber müsstet ihr euch ihm unterstellen, und wann ihr es auch tut, immer wird sein Gnadenschatz auch euch zur Verfügung stehen. Denn der die Welt erlöste von den Sünden, der starb am Kreuz für alle Menschen. An ihm kann kein Mensch vorübergehen, der dem Tode entrinnen und zum Leben erstehen will. Denn nur durch Jesus Christus kann der Mensch selig werden. Amen.